Ja, Freunde, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das hier ist jetzt unsere letzte Talk Radio Woche vor der Sommerpause. Und die Sommerpause, die geht dann bis zum 31.08. Also, wenn ihr noch unbedingt mit mir reden wollt, wenn ihr Bock habt, mit mir zu quatschen, über welches Thema auch immer, das hier ist meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier im Studio jetzt live hier in Köln erreichen könnt. 0180 5678 111, die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Offenes Talkradio, offene Show heute Nacht für alle eure Anliegen und alle eure Themen. Es geht los mit Dennis oder Denise, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Ein Mann. Ja. Hi. Hallo? Ja, ja. Dennis. Ja, und zwar, also ein Mann, ne? Ein Mann, erstmal, ja, ja. Ja, erstmal Domian, klasse Sendung. Danke. Also muss man erstmal sagen, viele Abende, ich weiß nicht, 3 Monaten gucke ich so ungefähr immer. Ja. Und ja, und mein Thema ist, also ich habe jetzt am, also Freitag Abi gemacht, also Freitag habe ich die Zeugnisse gegeben. Bestanden? Ja. Darf ich dir gratulieren? Ja, kannst du machen. Ich gratuliere dir recht herzlich. Danke schön. Und ja, zwar geht's halt darum, also ich habe zwar ein ganz gutes Abi gemacht, 2,6, und will denen allen mal Mut machen, weil ich habe 2,6 gehabt. 2,6? Ja, in, wo? Und in Mathe. In Mathe? Und, wie also, viel ist 3 und 4? Hm? 3 und 4 ist wie viel? 7, ja. Nur so ungefähr 7 oder vielleicht auch 8. Wieso? Nee, also in der 13.2 hatte ich in der letzten Klausur halt eine 6 und habe noch eine 5 bekommen auf dem Zeugnis. Man darf keinen Nullkurs haben. Und in der Abi-Prüfung schließlich selbst habe ich da eine 6 gehabt. Und dann musste ich halt zur Nachprüfung, weil ich für Minus vorbenotet war. Mhm. Und habe dann auch nochmal eine 6 gehabt. Und ich meine, das fand ich ein bisschen unfair, weil ich habe 20 Minuten, habe ich denen was vorgerechnet an der Tafel. Mhm. Und, aber es war offensichtlich alles falsch, ne? Oder? Ja, das war mal so gemein. Die haben mich bist du denn generell so ein eher unlogischer Typ? Nein, würde ich nicht sagen. Also ich, man kann das auch nur so hinbekommen, weil ich habe sonst relativ viele Punkte. Also ich bin nicht blöd, denke ich, ne? Aber in Mathe, denke ich, habe ich mir nie angeguckt und macht mir sowas von keinen Spaß, dass ich mich da nie hinsetzen konnte. Ne? Ich glaube, viele Leute können das nachvollziehen. Ja. Ich kann es nicht so nachvollziehen. Ich habe immer gerne Mathe gemacht. Ja. Also, eine 6 in Mathe und wo die andere 6? Nee, auch in Mathe. Auch in der Nachprüfung auch nochmal. Ach so. Aber sieht natürlich, alle haben mich, ich wollte erst gar nicht hingehen zur Nachprüfung und alle haben mich dann überredet, ja, was geht auch hin. Aber Dennis, geh hin und dann bin ich hingegangen. Ja. Und ja, dann hatte ich wieder eine 6 und das sieht natürlich jetzt auf dem Zeugnis blöd aus, hat eine 6 gehabt, ist nochmal reingegangen und hat wieder eine 6 gehabt. Jetzt wäre natürlich der absolute Superclou, wenn du jetzt hier angerufen hättest, um mir das zu erzählen, aber wild entschlossen bist, Mathematik zu studieren. Habe ich meiner Mathelehrerin schon gesagt, wenn ich mein Abi jetzt nicht schaffe wegen Mathe halt, dann kann ich auch in einer Fachhochschule Mathe studieren. Ja. Und dachte ich schon, ja, nur aus, ich weiß nicht, um sie zu ärgern, ne? Ja. So, jetzt studiere ich für Mathe hier, ne? Und gut, das habe ich jetzt mal gelassen. Und wie sind deine Pläne? Also du hast jetzt eine 6 im Abitur. Ja, also eigentlich, wenn man studieren will, ist es ja eigentlich egal. Was ich versuchen möchte, mich auf einer Filmhochschule zu bewerben. Mhm. Und gleichzeitig aber auch für Jura. Also wenn das nicht klappen sollte, das mit dem Eignungstest, wäre das erst nächstes Jahr im Sommer, also im Sommersemester. Also entweder Star-Regisseur oder Star-Anwalt. Ja, genau. Ja. Also unter Star läuft gar nichts. Nee. Also, klar. Nein, aber ist einmal so die zwei Sachen, die mich interessieren. Und Jura ist einmal so eine Sache, wo ich denke, da kann man was mit anfangen und man ist flexibel. Mhm. Und wenn ich so sehe, also ich frage mich jedes Mal, ne? Also ich will da keinem zu nahe treten, was machen die Tausende, Hunderttausende von Germanisten, wo die arbeiten? Mhm. Was machen die Leute, die Politologie oder was ich studieren? Und großes Problem. Ja, und da denke ich, bei Jura oder Medizin, oder da kann man sich noch plastisch was vorstellen, was man machen kann. Also Medizin könnte ich mir nicht vorstellen, aber Jura... Also ich mache mir da eigentlich bei der gesunden Weltanschauung, die du da hast, gar keine Sorgen um dich. Irgendwie wirst du schon gut unterkommen. Also denke ich mir auch, aber andererseits denkt man sich, jetzt die viele in der Ausstellungsstelle auch gesucht haben, haben viele keine bekommen. Und denke ich mit Abitur, denkt man, müsste man noch irgendwie was finden. Ne? Wie sind denn jetzt die nächsten Pläne für dich? Willst du direkt studieren oder möchtest du erstmal noch ein bisschen was anderes machen? Ja, das Gute ist, ich bin befreit worden halt vom Bund und Zivildienst. Mhm. Und aber ist auch okay, weil ich bin ja zu spät eingeschult worden, also ich bin schon fast 8 geworden. Und das sieht so aus, dass ich erstmal 2 Wochen, am 2. Juli geht's mit 6 Freunden geht's nach Mallorca. Mhm. Bis 2 Wochen. Und also ich da verliest ja irgendwie alle hin. Ich bin ja das erste Mal da, ne? Also erstmal ein bisschen genießen, ein bisschen ja. Fun und Spaß und sowas. Genau. Und dann gucken wir weiter. Und dann Oktober geht's dann ja los, eventuell. Und dafür drücke ich dir die Daumen. Ja, danke. Dass alles glatt geht, so ja. wie du es haben möchtest. Ja, danke schön. Alles Gute, Dennis. Okay, dir auch. Tschüss. Ciao. Ursula, 55. Aber es ist eigentlich egal, ob 7 oder 55, spielt keine große Rolle. Ja, wir wollen dich nicht älter machen. Ursula, dein das Thema. Das macht mir nicht aus. Okay, dein Thema. Mein Thema ist folgendes. Ich bin also eine Spätzünderin, mhm. weil ich einfach, würde ich mal sagen, immer alleine war mit meinen Kindern. Ja. 6 Pflegekinder, Tag und Nacht gearbeitet habe. Ich habe sie alleine großgezogen seit ihrem 3. Lebensjahr. Habe seit einiger Zeit einen sehr netten Freund, mhm. der ist ein Jahr jünger als ich und wirkt allerdings aber auch viel jünger. Und es hat mein Selbstvertrauen so einen Knacks gegeben, dass ich mich jetzt inzwischen meines Alters, was ja auch nicht schlimm ist auf der einen Seite, mir meines Alters ganz bewusst geworden bin. Mhm. Nicht deines Alters, aber nicht, wie wir gerade gehört haben, nicht schämst. Nein, ich schäme mich nicht. Mhm. Ich bin so, wie ich bin. Mhm. Und man sagt, die meisten Männer sagen, es ist eine hübsche Frau, es ist klein und zierlich, mhm. viele mögen mich, hätte eine erotische Ausstrahlung. Oh, sorry, nochmal ein kleines. Wie alt ist der Partner jetzt? Der ist 54, ich bin 55 Jahre alt. Oh Gott, also das doch. Ich dachte jetzt, der wäre 24 Nein, oder 34 darum oder so. Geht es gar nicht. Aber er sagt immer, wenn wir tanzen gehen, ich mache also Hospizbekleidung, habe also immer eine sehr einsame Tätigkeit mit Schwerstkranken und Sterbenden. Mhm. Und ich brauche einfach Musik zum Abschalten. Mhm. Kann auch Klassik sein. Mhm. Ich tanze aber auch genauso gern, solange ich das noch kann. Ich habe eine Lymphknotenerkrankung der Lunge, mhm. mal ein Rock'n'Roll oder ich gehe in Disco. Also mhm. nicht, dass ich mich jetzt nicht altersgemäß benehmen würde. Mir ist jetzt nicht ganz einleuchtend oder schlüssig, wo das Problem liegt. Das Problem liegt, dass er immer darin sagt, du bist zu alt, sowas zu machen. Ach so. Du bist zu alt, um so viele Gefühle zu haben. Was ist denn das für eine seltsame Auffassung? Du bist zu alt, um so viele Gefühle zu haben. Ja, und ich habe mir noch keine Gefühle gehabt. Ich habe sie vielleicht aufgehoben für um die 50 rum. Was weiß ich, das hat sich in meinem Leben eben so ja. ergeben. Und finde ich eine ziemlich idiotische Einstellung, würde ich dir mal sagen. Genau. Und da ich an für sich halt monogam veranlagt bin. Und was will er denn? Will er, dass du brav zu Hause ja. hinterm Herd sitzt und strickst? Er will, dass ich mir einen Strickstrumpf hole und häkle. Ja. Das habe ich früher getan, deshalb habe ich keine Lust mehr. Ich lese sehr viele, mhm. Lese viel, höre gerne Musik und habe also immer sehr introvertierte Tätigkeiten. Mensch, Ursula, lass dich da bloß nicht beirren von deinem Partner, wenn der da so einen Unsinn schwätzt. Das ist doch klasse, wenn du in deinem Alter halt so aktiv bist. Und das ist doch nun wirklich kein Alter. Und wenn du 75 wärst, würde ich das zu dir genauso sagen. Mein Gott, und er sagt, du lachst mit jedem, alle Menschen kommen mit ihren Problemen zu dir. Du mhm. redest offen über Sex, wie andere über das Essen kochen reden. Weil ich dann, ich denke, ich bin ein aufgeschlossener Mensch, war weil er ich denn, auch mit meinen Patienten so reden ja. muss, mit ihrer auf ihre Problematik war eingehen. War er immer schon so? Oder hat er auch irgend so eine Kehrtwende gemacht in der letzten Zeit? Ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich bin natürlich medizinischer, psychologischer Laie in dieser mhm. Beziehung, dass er so ein bisschen bisexuell tendiert. Mhm. Das ist aber nur so ein Gefühl von mir. Ich habe da drin selbst wenn das so wäre, ist mir nicht einleuchtend, warum er dann dich so letztendlich beurteilt oder dir solche Ratschläge gibt. Er sagt, du gehörst mir. Wenn er mich abends anruft, mhm. wir sehen uns nur einmal in der Woche, und wenn wir dann so 2-3 Mal miteinander schlafen, und er sagt, wenn ich sonntags heimgehe, bin ich halb tot, du bringst mich um. Mhm. Und ich denke, ich bin eine ganz normale, ich gelte eigentlich als eine sanfte Frau, ich bin nicht ohne Temperament. Mhm. Und seine geschiedene Frau hat ihn, die ist 10 Jahre jünger als ich, deswegen verlassen, weil er nie mit ihr ausgegangen ist. Mhm. Dann hat er da aber auch schon irgendwie so eine Macke, ne? Würde ja, ich sagen. Er kann im Wald, ich darf ja du sagen, ja, ja, klar. Ja? Natürlich, ja. Ich duze dich ja auch. Ich kenne ja, bin ja. Er sagt, er kann also mit fremden Frauen am helllichten Tag im Wald alles Mögliche treiben, mhm. weil er vor denen keine Achtung hat. Aber wenn er mich abends anruft, dann fragt er als erstes, ob ich die Rollläden unten hätte und ob ich ja nicht oben ohne wäre. Also er ist aber wirklich ein bisschen sehr schräg drauf. Verklemmt. Ja, wenn ich heimkomme, ich schmeiße die Kleider vom Körper, mhm. Ich schwitze, ich muss Leute wickeln, ich will erstmal frei rumlaufen. Ursa, jetzt sag mir doch mal bitte, das hat jetzt direkt mit deinem Thema nichts zu tun. Du hast es mehrfach jetzt schon angedeutet. Du sagst, dass du in einem Hospiz arbeitest, also Sterbebegleitung. Privat, weil ich selbst eine Karzinomerkrankung habe, bereits berendet bin. Mhm. Ich habe lange im Klinikum gearbeitet, in der Uni. Mhm. Und kann natürlich nicht sein ohne Tätigkeit, weil ich auch eine Lebensaufgabe brauche. Mhm. Also du machst das ehrenamtlich? Nicht ganz. Ich bekomme schon was dafür bezahlt. Ja. Ganz ehrenamtlich kann ich mir leider nicht leisten. Aber es ist eine Sterbebegleitung. Es ist da eine sind Sterbebegleitung. Menschen, die Menschen, die zum Sterben halt in diese Häuser gehen. Ja. Ist das nicht, wenn man selbst eine Krebserkrankung hat wie du, ist das nicht sehr, sehr schwierig, dann ständig den Tod so dann auch vor Augen zu haben? Es ist sehr schwierig, aber ich denke, es war einfach eine Fügung, es war Schicksal. Ich hatte mit 27 mein erstes Karzinom, habe zwei Jungs, Zwillinge. Mein Mann hat mich daraufhin verlassen, weil er keine kranke Frau wollte. Mhm. Und ich dachte mir dann, ich bin keine Frau mehr und habe auch keinerlei, bestimmt so 10, 12 Jahre, überhaupt keine sexuellen Bedürfnisse gehabt. Mhm. Sexpflegekinder, Zärtlichkeit genug habe ich ja bekommen durch meine vielen Kinder und habe dreimal in der Woche nachts gearbeitet durch die Patienten und habe eigentlich begonnen, Sozialpädagogik zu studieren. Ist es denn jetzt so, dass deine Krankheit im Griff ist oder ringst du mit der Krankheit nach? Mit Cortison komme ich einigermaßen klar, aber ich bekomme viel Zuwendung durch meine Patienten. Ich wollte gerade fragen, gibt dir das denn auch eine Kraft, eine Lebenskraft gar, dass du dich mit Sterbenden beschäftigst? Es hat mir, ich würde sagen, die Ärzte haben gesagt, sie leben noch 5 Jahre und geben sie ihre Kinder zur Adoption frei. Die waren 3 Jahre alt. Das haben die damals gesagt? Ja. Und mittlerweile sind wie viele Jahre vergangen, seitdem die das gesagt haben? Meine Kinder sind jetzt 30 Jahre. Ich kann schlecht rechnen mit meinen Vorgängern. Ich war aber in Mathematik immer ganz mit. Aber dann hast du sehr lange geschafft und hast dann doch durchaus auch Aussichten, dass du noch eine weitere lange Perspektive hast. Ja, ich habe auch keine große Angst, muss ich ehrlich sagen, da meine Kinder ziemlich selbstständig, ich habe selbstständig erzogen. Ich hoffe mit viel Liebe, hoffe ich doch, und Güte. Und es geht mir einfach darum, ich wollte noch ein bisschen leben. Ursula, und deshalb will ich will dir sagen, also A, will ich dir meinen Respekt aussprechen. Ich finde es ganz toll. Ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die in der Hospizbewegung arbeiten. Finde ich eine ganz wichtige Aufgabe, eine ganz tolle Sache, dass ihr das macht. Dann möchte ich auch nochmal wirklich sehr unterstreichen, dass du dich da von dem Blödsinn, was dein Partner dir da erzählt, überhaupt nicht beeindrucken lassen solltest. Genieß das Leben, mach alles, worauf du Lust hast. Und wenn du Lust hast, tanzen zu gehen oder auszugehen, mache es. Und hab einfach Spaß am Leben und du weißt, wie wertvoll das Leben ist. Ich würde sagen, meine Kinder haben mir dadurch das Leben gerettet. Ich bin mit Absicht als Therapie auf einer Sterbestation gegangen, morgens weinend nach Hause gefahren, die Kinder von Station aus geweckt und habe aber gewusst, ich lebe noch. Also das Problem, das habe ich ja im Griff bekommen. Das ist auch nicht das, ich bin halt ein bisschen dadurch, dass ich so eine kleine Rente habe. Ich habe 30 Jahre öffentlicher Dienst, habe sie dummerweise auszahlen lassen, wie das damals so war. Und kann mich also nicht sagen, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre irgendwo hin und mache mich selbstständig. Und wenn er so mit mir redet, bekomme ich eine Regression, verfalle zurück in mein Kind-Ich und bettle dann wie ein kleines Kind. Und da könnte ich mich dafür manchmal... Lass dich nicht beirren. Nicht gerade hassen, aber ich habe dann nicht die Kraft, mich zu wehren. Ja, lass es gar nicht so weit kommen. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das durchziehen kannst und wünsche dir für dein weiteres Leben und die nächsten Jahre und für deine wichtige Arbeit. Alles Gute, Ursula. Okay. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss, danke. So, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, jetzt live hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live, dann solltet ihr wählen 0180 5678 111. 0180 5678 111, übrigens auch aus dem Ausland. Es ist möglich, aus dem Ausland anzurufen, ohne Mehrkosten. Und euch kostet das natürlich überhaupt gar nichts, wenn ihr dann mit mir hier in der Sendung euch unterhaltet. Das ist kostenfrei für euch. Es geht weiter mit Patrick oder Patrick und er ist 24. Ja, hallo Domian, das ist der Patrick. Ja, Patrick, hallo. Hallo, grüß dich. Dein Thema. Ja, und zwar ist es folgendes. Ich habe so vor circa 4-5 Wochen, Anfang Mai, habe ich in der Diskothek ein Mädchen kennengelernt. Ich muss halt dann dazu sagen, sie ist ein wirklich gut aussehendes Mädchen. Hat halt dann äußerlich total meine Vorstellungen entsprochen und ja, es lieb an diesem Abend hat dann eben mit dem Kennenlernen, bis ich sie halt dann eben zwei Tage danach nochmal angerufen habe. Wir haben uns mal draußen im Café getroffen. Zwei Tage danach, am nächsten Wochenende circa, haben wir uns halt dann eben bei ihr zu Hause verabredet. Bin auch zu ihr nach Hause gegangen und etwas miteinander gequatscht. Und es hat dann ganz spontan dazu gekommen, dass wir uns zum eben halt dann ins Bett begeben haben. Ja, als es dann zur Sache ging und wir beide dann, sag ich mal, etwa nackt voreinander lagen, musste ich dann eben feststellen, dass sie eben kein richtiges Mädchen war. Kein richtiges Mädchen? Genau. Was heißt das? Das heißt, sie hat halt dann eben eine Scheide und einen Penis gehabt. Sie hat einen Penis gehabt, anstelle eine Scheide? Nee, sie hat beides gehabt. Beides? Also am Anfang konnte ich nur den Penis feststellen. Es schoss mir auch am Anfang der Gedanke nur, och, jetzt habe ich das mit einem Transsexuellen zu tun. Sie hat mir dann eben versucht zu erklären, dass sie ein Twitter ist. Ja, gibt es. Ganz selten, aber gibt es. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Und ich muss sagen, an dem Moment war es für mich ein Schock. Das war wirklich schrecklicher wie eine eiskalte Dusche mitten im Winter. Also sie sieht äußerlich sehr, sehr feminin aus. Feminin. Ja. Und ich muss halt dann sagen, sie hat super Brüste, sie hat... Auch eine weibliche Figur? Eine weibliche Figur, jetzt äußerlich von der Stimme her. Die hat total wunderschöne Augen. Ich meine, äußerlich, wenn sie jetzt angezogen ist, stimmt an ihr alles. Mein Gott, Patrick, was für eine Situation. Du liegst da mit der Frau oder mit, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, mit der Person. Sagen wir mit der Person im Bett und ihr seid irgendwann nackt. Und dann siehst du, dass sie auch ein männliches Geschlechtsteil hat. Spontan, was hast du spontan gemacht, gesagt? Was soll ich denn sagen? Och, ich war halt dann total abgeschreckt. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich sag mal, mein Mund ging nicht mehr auf. Bis sie halt dann eben zu mir gemeint hat, ja, so ist das, die Geschichte ist so. Mich wundert allerdings, ich habe ein einziges Mal hier in meiner Sendung mit einem Twitter gesprochen. Und der hat mir erzählt, dass er natürlich immer, bevor es zu intimen Situationen kommt, es seinen Partnern erzählt. Ja, es war ja, wie gesagt, total spontan. Das heißt, wir sind uns ja davon noch nicht so nahe gewesen. Ja, trotzdem. Wie sah das denn aus? Also kann man sich das vorstellen, dass oberhalb der Penis war und unterhalb des Penis die Scheide? Genau, also es war oberhalb der Scheide war halt dann eben der Penis, allerdings ohne Hoden. Und drunter war halt dann eben eine richtige Scheide. War der Penis in der Situation erregt? Nee. Und du warst danach dann auch alles andere als erregt, vermutlich. Genau. Wie so ging war das auch? Dann habt ihr angefangen zu reden, sie hat dir erzählt von sich und wie ging das dann weiter? Ich saß halt dann noch eine Stunde circa, war auch spätabend, da bin ich wieder zurück nach Hause gegangen, hab mich eigentlich auch, gewundert, wie es da überhaupt dazu kommen könnte, ob das jetzt wirklich ein Twitter war oder ob das ein Transsexueller war, der hat dann irgendwie sich seinen Spaß mit mir erlauben wollte. Was mich wundert, wie alt ist das Mädchen? Ich nenne es mal das Mädchen. Ja, das Mädchen ist 19 Jahre. Dann wundert es mich sehr, dass man da, als es geboren wurde, dass man, also früher konnte man da wahrscheinlich nicht viel machen. Man auch dazu sagen, dass es ein orientalisches Mädchen war. Ah ja. Und lebte auch, sage ich mal, seit kurzer Zeit hier in Deutschland. Ah ja, das würde das erklären, weil ich sonst mir vorstellen würde, wenn in Deutschland eine Person so geboren wird, dass dann operativ schon im Säuglingsalter irgendetwas gemacht wird. Ja, es war bei ihr auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Jetzt ist mein Problem, dass, wie gesagt, jetzt danach bin ich nach Hause gegangen und habe mich überhaupt nicht mehr bei ihr gemeldet, bis sie mich drei Tage danach angerufen hat. Und wollte mit mir darüber sprechen. Wir haben uns auch eben getroffen. Heute? Nee, das ist schon circa 3,5 Wochen her. Nee, weil du gesagt hast, wir haben uns eben getroffen. Nee, danach. Wir haben uns halt dann auch eben getroffen, haben darüber geredet, mehrere Male eigentlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total verknallt in dem Mädchen. Jetzt was ihr Äußeres betrifft, was ihr Charakter betrifft. Aber solange es vom Sex nicht der Rede ist, da geht es bei mir nicht mehr weiter. Und kannst du dich denn nicht irgendwie... Das Problem, was ich auch habe, ich bin halb Französer und halb Perser. Mein Vater ist halt dann eben Moslem, meine Mutter ist halt dann auch eben in einem Glauben rübergetreten. Sind auch beide stark gläubig, was ich selber jetzt nicht von mir aus... Also da gibt es auch noch gewisse ideologische Barrieren, sage ich mal, ideologische Barrieren bei dir. Eventuell so tief in dir. Tief nicht, aber ich habe auch da gewisse Hemmungen, es jetzt irgendwie meiner Familie zu sagen. Nee, das musst du ja nur erst meiner Familie vorstellen. Ja, okay. Weil also soweit kommt es ja erstmal noch nicht. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass du da für dich irgendwie einen Weg findest. Empfindet dieses Mädchen, diese Person sich denn hauptsächlich als Frau? Sie, und, genau, ja. Ja. Mhm. Du magst sie schon sehr gerne. Ich mag sie gerne. Mhm. Sogar sehr, sage ich mal, so, dass ich... Du könntest dir also vorstellen, mal abgesehen von der Problematik, dass du dich durchaus in diese Frau verlieben könntest. Ich bin... Wenn du es nicht schon bist. Wenn ich jetzt ehrlich sein muss, bin ich auch total in dieser Frau verknallt. Patrick. Ja. Kannst du dich nicht arrangieren und denken, na gut, sie ist halt wie sie ist und ich nehme das so hin. Ich nehme diese Zweigeschlechtigkeit hin. Ja, das habe ich auch versucht. Wir haben es auch mal versucht. Wir haben uns mal auch noch mal, was weiß ich, gleich mal in geschlossenen Räumen miteinander verabredet und waren da. Und es sollte auch spontan wieder mal, sage ich mal, zu Sexualität hinzuführen. Mhm. Aber soweit es hat dann eben ja mein Gedanke da eingetaucht ist, dass da jetzt irgendwas anderes ist, als ein weibliches Geschlechtsteil, ist bei mir nichts mehr gegangen. Mhm. Ist denn das eigentlich das weibliche Geschlechtsteil? Also die Scheide, ist die normal groß oder ist die auch kleiner? Ich sag mal, die fängt weit unten an. Mhm. Also es sieht schon optisch auch etwas anders aus als bei einer... Es sieht auch optisch anders aus. Und der Penis, ist der Penis, hat der eine normale Größe oder ist er eher klein? Nee, und der ist eher klein. Der ist klein. Ist so, der hat, sag ich mal, jetzt in dem Fall... Erregt ist es ja nie gewesen. Mhm. Ich habe es ja nur zwei oder dreimal in Form gesehen. Patrick, es gibt da im Prinzip nur zwei Wege. Der eine Weg ist, dass du dich von dieser Frau trennst und es rein platonisch versuchst weiterzuführen, wenn das geht. Vermutlich geht das nicht, weil sie ja offensichtlich an dir auch sehr interessiert ist. Das andere ist, dass du das einfach immer und immer wieder versuchst und dich daran tastest. Ja, das ist es ja. Du hast es erst zweimal, versucht. Nicht weg. Ja, du hast es aber erst zweimal versucht. Das erste Mal war der große Schock, okay. Und das zweite Mal hat es auch noch nicht so geklappt. Versuch's doch mal ein drittes, viertes, fünftes Mal. Und dann kannst du erst eine endgültige Aussage machen. Ich stehe darauf nicht, ich kann es nicht. Vielleicht geht's ja beim vierten Mal. Vielleicht findest du es dann ja okay oder sogar geil. Wer weiß das. Es ist ja so etwas Ungewöhnliches, dass man sich da wirklich erstmal mit befassen muss auch. Eine andere Lösung gibt es nicht. Was ist das? Wie gesagt, psychisch geht's nicht. Ich bin verknallt in der Frau. Ich kann, sage ich mal jetzt, vom Gedanken her, komme ich von ihr nicht weg. So, dann bleib bei ihr. Und dann, ihr müsst es ja nicht direkt jetzt aufs Äußerste drauf ankommen lassen. Tauscht erstmal erotische Erfahrungen aus und dann versuchst es halt noch einmal, noch zweimal, noch dreimal. Und dann fällst du ein Urteil. Alles Gute. Viel Glück. Okay. Tschüss, Patrick. Danke, tschüss. Julian ist 22. Hallo. Ja. Julian. Julian. Ja, oder Julian, es kommt darauf an, wie du es aussprechen möchtest. Aber du solltest mal den Telefonhörer ganz still halten und klar in die Muschel reinsprechen. So ist gut? Ich hoffe das, ja. Ich will dich nämlich richtig hören und verstehen. Verstehst du mich jetzt gut? Julian, ja. 22. Also, mein Thema ist Gummersbach. Nein, ich will nicht über Gummersbach sprechen. Warum? Du kommst doch aus Gummersbach. Ja, eben, das ist ja der Grund. Ich habe lange genug dort gelebt. Oder leben müssen, sagen wir so. Also, kommst du aus Gummersbach, Julian? Also, ich bin normalerweise ursprünglich aus Ruanda. Aus Ruanda? Ja, da bin ich geboren. Wie exotisch. Ja, ganz exotisch. Also, ich wohne seit 12 Jahren in Deutschland. In Gummersbach? Nein, ich habe also mal 10 Jahre in Bonn gelebt. Ja. Und studiere jetzt Wirtschaftsinformatik in Gummersbach. Kann man das da? Bitte? Kann man das da? Ja, an der Fachhochschule Köln, Abteilung Gummersbach. Ah ja, da gibt's sowas, ich weiß ja. Früher nannte man das Ingenieurschule. Genau, ganz oben da auf dem Berg. Genau, ja. Mit der schönen Aussicht. Das ist schräg gegenüber von meinem alten Gymnasium. Ja, bist du am GGG-Gymnasium gewesen, oder? Grotenbach-Gymnasium, ja. Grotenbach, ach so, da spiele ich gerne Basketball. Was sollen wir über Gummersbach reden? Ja, es ist so, wir langweilen uns ganz viel, die Studenten. Das kann ich sehr gut verstehen. Was meinst du, warum ich nach dem Zivildienst weggegangen bin von dort? Ach so. Was macht ihr denn da überhaupt so abends? Also, was kann man hier schön machen? Außer Internet surfen können wir gratis an der Uni. Ja. Das machen wir ganz gern. Sonst ausgehen gibt es ein paar Kneipen, aber das sind keine Studentenkneipen, sind auch nicht so toll. Ja. Ja. Es gibt das Vis-à-vis, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenne ich auch noch, ja. Ja, das alte da. Ich bin früher mit meiner alten Freundin Hella von Sinnen, sind wir immer nach Köln gefahren, haben Trips gemacht hierhin, weil uns die Decke doch auf den Kopf gefallen ist. Wo denn? In Gummersbach. Ja. Ja, da sind wir nach Köln gefahren, das war die Lösung. Ach so, es ist so, dass hier die Bahn nicht nur einmal in die Stunde fährt, weißt du das noch? Ja. Oder wie war das früher überhaupt? Wir sind mit dem Auto gefahren. Ach so, das ist ja praktisch. Ja, als ich dann schon 18 war und mein erstes Auto nämlich eine Ente hatte, sind wir dann nach Köln getuckert. Wie lange hält es dich dann, wird es dich dann noch in Gummersbach halten? Also wenn das mit den Klausuren ganz gut klappt, ja, 2 bis 3 Jahren. 2 bis 3 Jahre? Ja. Das wird eine harte Zeit. Die Gummersbacher mögen mir das verzeihen. Wohingegen die Landschaft um diese Stat herum wunderbar ist. Also zum Erholen. So, Das ist Schwarzwald ähnlich, da kann man wirklich wunderbar wandern und die Natur genießen und solche Sachen. Vielleicht solltest du einfach diese Zeit als Müßiggang nutzen. Ach so, ja. Ja. Zum Erholen. Julian. Aber, ja. Ich sage von hier aus schöne Grüße in meine alte Heimatstadt Gummersbach. Danke. Und haltet die Ohren steif. Ja. Es gibt auch noch ein Leben nach Gummersbach, du siehst es an mir. Und ich wünsche euch viel Glück beim Studium. Danke, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, mit wem spreche ich jetzt? Ich spreche mit Jochen. Und Jochen ist wie alt? Jochen ist 42. 42 Jahre. Jochen, dein Thema. Ja, und zwar folgendes. Meine Frau, die ist letztes Jahr im Oktober verstorben. Mhm. Und jetzt am 30. Mai hatten wir unseren Hochzeitstag und da habe ich im Radio, und zwar bei Radio NDR1 Niedersachsen, so ein Programm gestaltet. Das gibt's da, das heißt ihre 7, da kann man so ein Programm gestalten. Mhm. Und so quasi in Memorandum für meine Frau habe ich dann so ein Musikprogramm gestartet. Ja. Und das ist auch gestartet, also ist auch gesendet worden. Und daraufhin habe ich von einer Frau einen Brief bekommen. Mhm. Und diese Frau sucht halt eine Freundschaft mit mir. Mhm. Jetzt ist es gerade ein Dreivierteljahr her, wo meine Frau gestorben ist. Mhm. Und jetzt weiß ich halt nicht, wie ich mich da so richtig verhalten soll. Wurde in dieser Radiosendung eigentlich gesagt, dass das ein Programm für deine verstorbene Frau ist? Ja, das wurde, also im man hat ja so ein Vorgespräch da, ja. Ich meine, ist das denn auf dem Sender auch gesagt worden? Auf dem Sender ist halt von einem Schicksalsschlag gesprochen worden, ja. Also im Vorgespräch wurde gesagt, wir können das nicht so bringen, Memorandum für Ihre Frau. Aber im Gespräch selber, also im Gespräch selber in dem Programm, ist dann halt von einem Schicksalsschlag gesprochen worden. Das war quasi dann so die Lieblingsmusik deiner Frau. Ja, genau. Was war denn das allerliebste Stück, was sie... Also gerne gehört hat. Das war von Franz Bauer, Sommer in Paris. Mhm. Und zwar, weil wir kurz vor ihrem Tod noch eine Reise hatten nach Paris. Mhm. Und das war eigentlich unser erster gemeinsamer Urlaub, den wir ohne unsere Kinder verbracht haben. Wie lange wart ihr denn verheiratet? Wir waren fast 12 Jahre verheiratet. Und ist deine Frau plötzlich gestorben? Ja, sie ist ganz plötzlich gestorben. An was? Sie hat... Also meine Frau ist genau das Gegenteil von mir. Also ich wiege über 100 Kilo und meine Frau, die hat so um die 50 Kilo gehabt, ja. Mhm. Und sie war erkältet und ja, man kann sagen, eine verschleppte Grippe oder sowas, ja. Und daran ist sie gestorben? Ja, daran ist sie gestorben. Und wie alt war sie? 38. 38 Jahre erst. Das ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Und jetzt hat eine Frau dir geschrieben, aufgrund der Radiosendung, dass sie an dir interessiert ist. Sie hat geschrieben, dass sie gerne mit dir in Kontakt kommen möchte. Ja, ja. Ich bin jetzt auch mit ihr so ein bisschen in Kontakt, also nur brieflich momentan. Hast du ein schlechtes Gewissen deiner verstorbenen Frau gegenüber? Ja, in einer Weise schon. In einer Weise schon. Also irgendwie, ich habe ja meine Frau geliebt, weil ich liebe sie ja immer noch, ja. Aber du hast auch die Sehnsucht nach Gesprächen oder nach Zärtlichkeit? Ja, genau, dieses Alleinsein, dieses ewige Alleinsein, das ertrage ich auch irgendwie nicht. Wie alt sind eure Kinder? Also ich habe 3 Kinder, der jüngste ist 12, der mittlere ist 15 und der älteste ist 20, bloß der 20-Jährige ist gerade ausgezogen. Das sind aber nicht eure gemeinsamen Kinder gewesen? Nein, ich habe ein gemeinsames Kind. Der Jüngste. Und die anderen beiden, die hat meine Frau aus erster Ehe mitgebracht. Und lebt der Jüngste noch bei dir im Moment? Ja, der Jüngste und der Mittlere leben noch bei mir. Wie, was würden denn die dazu sagen? Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, wenn du vielleicht jetzt eine Freundin hättest, eine neue Beziehung. Ja, ich weiß nicht. Also ich möchte mal sagen, also der Lars, also der Mittlere, der würde der ganzen Sache vielleicht positiv gegenüberstehen. Bloß bei meinem Jüngsten, da habe ich also, also im Zwölfjährigen, da habe ich so ein bisschen Probleme, weil er ist sowieso, ja, ich... Also Jochen, ich glaube, dass man da in solchen Fällen nach Todes, nach solchen Schicksalsschlägen keine einheitliche Aussage machen kann. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die 5, 6 Jahre brauchen, bis sie wieder fähig sind zu einer neuen Beziehung. Ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die vielleicht nach einem halben Jahr dieses wieder bereit sind zu machen, ohne dass man dadurch eine Aussage über die Trauer machen könnte. Es kann sein, dass jemand, der nach einem halben Jahr eine neue Beziehung hat, genauso intensiv getrauert hat und trauert wie derjenige, der nach 5 Jahren erst wieder sich in dieses Abenteuer stürzt. Ich finde eigentlich, wenn du das Gefühl hast und die Sehnsucht hast nach einer neuen Partnerschaft, nach einer Nähe, dann solltest du das auch machen. Und ich glaube, dass es sicherlich auch im Sinne deiner Frau wäre, denn ihr habt euch geliebt und zur Liebe gehört, dass man möchte, dass es dem anderen gut geht und dass der andere nicht so sehr leidet. Somit wäre das auch im Sinne deiner verstorbenen Frau. Ich glaube auch, dass das im Sinne meiner Frau wäre. Denn meine Frau war eigentlich sehr lebenslustig und sie würde das bestimmt nicht von mir verlangen, dass ich jetzt ein Leben lang Witwer bleibe und nur um sie traure. Du kannst die ganze Sache ja auch nur wirklich sehr langsam anlaufen lassen. Es muss ja jetzt nicht so direkt ganz schnell und ganz, dass ihr gleich schon wieder heiratet oder weiß ich was. Lass doch einfach, bau doch mal ganz vorsichtig eine Beziehung auf. Die Frau weiß mittlerweile um die Vergangenheit und was dir widerfahren ist. Ja, die Frau hat ja aufgrund der Radiosendung auch mir geschrieben. Ja, die hat also da war das ja nicht so ganz meine Adresse gewusst, sondern hat bloß gehört im Radio den Ort und hat dann aus dem Postleitzahlenbuch die Postleitzahl rausgesucht und hat geschrieben, Strafe unbekannt. Weißt du, was kein Kriterium sein darf für dein Verhalten, nämlich, dass du dir so denkst, das tut man ja nicht nach einem Dreivierteljahr. Das spielt gar keine Rolle. Entscheidend ist dein Gefühl und dein Herz, was du möchtest und wohin das schlägt. Mein Herz schlägt immer noch für meine Frau. Ja. Ich habe ja auch überall oder fast überall im Haus habe ich Bilder von meiner Frau. Mhm. Ich würde an deiner Stelle zum Beispiel dieses der neuen Partnerin auch so sagen, dass du natürlich die Trauer noch nicht verarbeitet hast, dass dein Herz nach wie vor natürlich an diesen 12 Jahren hängt, damit sie auf jeden Fall Bescheid weiß, mit auf was sie sich da auch einlässt, wenn es zu einem näheren Kontakt kommt zwischen euch beiden. Also ich kann dich da nur ermutigen, dieses vorsichtig anzugehen und nicht wegen irgendeiner Konvention zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht. Ja, das möchte ich eigentlich auch gerne. Mhm. Dann wünsche ich dir von Herzen viel Glück und alles Gute dazu. Ich bedanke mich recht. Lieber Jochen, alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wie spät ist es? Ratet mal, es ist 1.33 Uhr und 18 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr 34, 26 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian, dem Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk. Heute Nacht ganz offen für alle eure Themen. Meine Frage, Standardfrage bei offenen Sendungen, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Wenn ihr Lust habt, dann wählt mal schön 0180 5678 111 Telefonnummer und die Faxnummer 0180 5678 111. Und 10. Und bevor wir weitermachen, will ich euch kurz drei Sachen vorlesen. Und zwar, wir haben irrsinnig viel Faxe bekommen letzten Freitag auf diese Harald-Schmidt-Geschichte. Stichwort Schwaben, Schwuchtel und Klinsmann und so etwas. Das hat die Leute doch sehr, sehr polarisiert und sehr ereifert. Stellvertretend für die vielen Faxe hier ein Fax, ein Mensch, dessen Unterschrift ich nicht entziffern kann, die sehr schwungvoll allerdings ist, schreibt: Domian, heute haben Sie sich selbst disqualifiziert. Drei Ausrufungszeichen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Drei Ausrufungszeichen. Wenn Sie sich derart vehement mit dem Ekel der Nation Harald Schmidt identifizieren, gleiten auch Sie in die Primitiv-Journalie ab. Zwei Ausrufungszeichen, kein weiterer Kommentar. Wow, der hat es mir aber gegeben. Dann gibt es eine ganze Menge Anfragen zum Thema Domian-Sondersendung. Also, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ab nächsten Montag machen wir Sommerpause, bis zum 21. August. Aber am 4. Juli, anlässlich des CSD in Köln, gibt es eine Domian-Extra-Ausgabe. Domian-Extra heißt die Sendung, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen. 3 Stunden, 4. Juli von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts. Die Sendung ist ein bisschen anders als die, die ihr hier kennt. Es werden sehr viele Prominente mitmachen. Dann könnt ihr, das kennt ihr ja, hier bei mir anrufen. Und wir unterhalten uns über das große Thema rundum Schwulsein, Lesbischsein, Coming Out, extremer schwuler Sex, Leben mit AIDS, Schwulsein im Alter, Schwulsein in der Provinz und so weiter. Und das ganz Besondere ist, ihr könnt zu mir ins Studio kommen. Und zwar nicht als Publikum, sondern um euch mit mir zu unterhalten. So wie ihr euch am Telefon mit mir unterhaltet, könnt ihr dann direkt zu mir ins Studio kommen. Wir sitzen uns gegenüber und wir unterhalten uns dann über eure Themen und über eure Geschichten. Ihr könnt uns finden am 4. Juli in Köln, in den WDR-Arkaden. Das ist an der Nord-Süd-Fahrt und ein paar Schritte entfernt von der ganz großen schwulen Disco Lulu. Also, 4. Juli, Domian Extra, 23 Uhr bis 2 Uhr hier im WDR Fernsehen und auch im Radio bei 1Live. So, das war das. Und dann, ihr schickt mir ja immer wunderbare Sachen, darüber freue ich mich ja auch. Ihr schickt mir Bücher, ihr schickt mir Fotos, erotische Fotos, pornografische Fotos, sage ich auch nicht nein, mir die anzugucken. Und manchmal schickt ihr mir auch Witze. Und Kirsten hat mir einen Witz gefaxt, den ich euch jetzt gerne vorlesen möchte. Der knüpft an unser großes Thema der letzten 2 Wochen. Also ich lese das jetzt mal vor. Ein Mann stürmt in eine Bank und schreit: Hände hoch oder ich schieße. Die Frau reißt die Hände in die Höhe und sagt mit ängstlicher Stimme: Das muss ein Missverständnis sein. Das hier ist keine Sparkasse oder Volksbank. Dies ist eine Samenbank. Dabei deutet sie mit dem Kopf auf die Reagenzgläser in ihren Händen. Da antwortet der Räuber: Los, austrinken! Die Frau setzt zittrig ein Reagenzglas an den Mund und trinkt es aus. Das andere auch noch, ruft der Mann. Auch dieses trinkt die Frau aus. Als sie es geleert hat, reißt sich der Räuber seine Maske vom Gesicht und ruft: Und? Zu Hause geht das nicht? Ein Witz von Kirsten. Jetzt geht's weiter mit Michael. Und Michael ist 18 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hi. Ich bin zwar nicht Michael, ich bin Tibor, aber das hat die Frau irgendwie falsch verstanden. So, auf jeden Fall, es geht darum, dass ich morgen ins Gefängnis muss, Jugendarrest. Aha. Und mit noch einem Kumpel zusammen, der heißt Daniel. Ja, und das beginnt alles so um 8 Uhr und um 5 Uhr werden wir dann jetzt also gleich dahin gefahren durch meinen Vormund und so. Hey, hey, hey, also heute Nacht geht's los. Ja, heute jetzt, Nacht geht's los. Warum? Weil wir haben im jugendlichen Leichtsinn, haben wir einen Zigarettenautomat von der Wand runtergerissen so und den dann mitgenommen und da sind wir halt von der Polizei erfasst worden und... Ja, ihr habt den ganzen Zigarettenautomaten mitgenommen? Ja, wir haben den mitgenommen und sind nachts um 3 Uhr dabei irgendwie gesehen worden von einer Frau, die dann die Polizei alarmierte und wir mussten dann jetzt... 2 Leute? Ne, es waren 7 Leute daran beteiligt und sind irgendwie 3 davon gefasst worden, die dann auch die Namen ausgeplaudert haben. Ja, ihr müsst dann ja mit einer ungeheuren Gewalt dieses Ding abgerissen haben. Ja, die sind auch fest verankert in den, Ja, der war halt nicht so fest, so wir sind vorher auf der Baustelle gewesen, so haben dann uns dann irgendwie noch Brecheisen besorgt, war wie gesagt ziemlich Schwachsinn, so haben wir jetzt auch alles eingesehen. Mhm. Ja, und sind dann irgendwie dann da hingegangen und haben das dann von der Wand runtergerissen, so. Mhm. War das deine erste Verwicklung in solche Sachen, also deine erste Straftat? Ja, ich hatte früher mal eine Anzeige gehabt, das war aber noch in meinen jungen Jahren, so mit 12 hatte ich schon mal eine Anzeige wegen Körperverletzung. Mhm. Aber da konnte ich eigentlich nichts für, so. weil man musste irgendwie, hatten da noch andere Leute was mit zu tun. So und na gut, 12 Jahre, das ist eine ganze Weile her, du bist ja 18. Jugendarrest, was heißt das genau? Wie lange müsst ihr da hin? Oder wie lange musst du da hin? Ich muss da zusammen mit meinem Freund eine Woche lang hin, so. Was passiert da? Ja, das weiß ich ja nicht. Man erzählt sich da halt so Sachen, so. Ja, man musste irgendwie auf der Zelle sitzen und so. Und um 5 Uhr morgens, um 8 Uhr, da wird man aufstehen müssen, so. Ja, um 5 Uhr müsste man dann das Bett, könnte man dann wieder runterklappen, sich dann da drauflegen, so. Und der Rest ist halt nur im Stuhl sitzen, lesen oder irgendwie andere Beschäftigungen, die man dann irgendwie sich selber aussucht oder so. Also, was Jugendarrest genau bedeutet, weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist ja dann auch eine relativ kleine Strafe, ne? Denn die Zeit ist ja nur auch nicht so lang, dass du da hin bist. Eine Woche kann schon lang werden. So kann unter Umständen sehr lang werden, ja. Hattest du einen Rechtsanwalt? Naja, ich hatte eine Jugendgerichtshilfe, so, aber der hat das irgendwie verpatzt vom Jugendamt, so, weil der hat irgendwie gar nichts geplant kriegt. Und die Richterin hat dann auch ziemlich schnell abgewürgt so, und dann wurde dann auch so eine halbe Stunde später das Urteil verlesen. So. Das heißt, das hat dir dann auch keine richtig erklärt, was das bedeutet und was da auf dich zukommt? Naja, der meinte dann, hat dann irgendwelche falschen Sachen da erläutert so, und das hat mich auch ziemlich aufgeregt und dann wurde das irgendwie alles... Turbulent. Abgebrochen. Und abgebrochen. Mhm. 14 Tage. Nee, nicht 14 Tage, eine Woche, nur 7 Tage sind das. Achso, ich dachte gerade 14 Tage. Dann habe ich es falsch verstanden. Eine Woche. Ist ja aushaltbar, ne? Ja, sehen wir mal. Also ich glaube schon, so schlimm wird es... Einlass so. Ja. Du hast gerade so eine Andeutung schon gemacht. Wie stehst du denn jetzt zu der Tat und zu dem Vorgang, was ihr da angestellt habt? Ja, ziemlich läppisch eigentlich so, dass man sich auf irgendwie so eine Art... Zigarettenautomaten sich mal irgendwie über irgendeiner Firma sich das Geld versucht zu holen, wo andere Leute irgendwie, süchtige Leute, irgendwie immer 5 Mark reinschmeißen. Ja. Das heißt, es tut dir leid, dass du das gemacht hast? Ja, in dem Sinne schon. Und ich wenn ich das ändern könnte, so nochmal die Zeit zurückgehen, würde ich es nicht mehr tun. War eben leichtsinnig so. Mhm. Was machst du eigentlich so? Arbeitest du? Ja, ich arbeite leider nicht so. Ich wurde vom Jugendamt finanziert, so. Mit 17 noch und dann haben die das abgebrochen so vom Jugendamt. Ja, und dann hatte ich eine eigene Wohnung gehabt mit 17 schon und die wurde dann musste dann leider auch aufgelöst worden und dann bin ich in einer Familie rumgereist. Irgendwie so Übergangsfamilien, wo man jede Woche eine andere Familie hat und so und dann hatte ich irgendwie gar kein Lebensziel mehr und so und dann ist alles irgendwie daneben gegangen. Jetzt wohne ich in einem Asylantenheim bzw. Obdachlosenheim, irgendwie Obdachlosenheim mit Asylantenheim zusammen über das Sozialamt. Das ist ja auch nicht das. Ist nicht so gerade die beste Perspektive. Ja, allerdings nicht. Also die eine Woche geht jetzt rum. Egal, das wird ja nicht, das wird hier schon nicht so heftig werden. Lass uns darüber reden, was danach kommt. Was hast du dann vor? So kann das Leben ja nicht weiterlaufen. Mit 18 Jahren im Asylantenheim ist ja nun nicht das der Knaller. Ja, ich wohne ja auch nicht, beziehungsweise das ist meine Meldeadresse im Asylantenheim. Ich habe da noch einen netten Freund in Daniel so. Okay. Mit dem habe ich auch gewohnt so, und jetzt darf ich halt bei dem wohnen so, und wir haben auch eigentlich eine gute Wohnung am Start so. Timor, was ist denn mit der Überlegung, eine Lehre zu machen? Ja, ich hatte eine Lehre angefangen, aber die habe ich dann abgebrochen. Jetzt hätte ich vom Arbeitsamt eine ABM-Maßnahme gekriegt, aber da ich lange, auch so 4 Monate lang auf der Straße gewohnt habe, so ganz aus dem Rhythmus rausgekommen bin, morgens zu aufstehen, so habe ich das vorhin nicht gebacken gekriegt. So am ersten Tag bin ich dann irgendwie, wäre ich dann zu spät gekommen. Und es hat mich dann alles so runtergezogen, dass ich gar keine Lust mehr hatte. Dann am nächsten Tag auch nicht hingehen, habe ich auch nicht angerufen und so. Und das ist also auch gescheitert. Nur irgendwas irgendwann musst du dich auch mal ein bisschen in den Arsch treten und was durchziehen. Was war das für eine Lehre? Eine Tischlerausbildung. Und warum hast du den geschmissen? Ja, weil ich habe auch Drogen genommen so und ziemlich öfter morgens früh verschlafen. So, mein Meister war eigentlich recht relevant, so, der hat alles eigentlich noch hingenommen, so 30 Mal oder so habe ich verschlafen. Der hat immer noch wieder versucht mit mir und ich habe auch. Aber da war der Geduldsfaden irgendwann gerissen. Ja, ich habe dann noch im Kinderheim gewohnt so, und die haben das dann auch irgendwie nicht gebacken gekriegt, bin ich auf eine Verselbstständigungsgruppe gekommen. Ja, und dann haben die mich halt liegen lassen, die Erzieher, so, weil die irgendwie nicht wollten, dass ich hochkam, dass die hochgekommen sind und so Sachen. Also eine vertrackte Sache bisher. Alles ziemlich schief gelaufen. Was ist dein, hast du einen Traum? Ja, ein Traum wäre, wenn ich ziemlich viel Geld hätte, eine eigene Wohnung und so, eigentlich so ein normales Leben anfangen kann, so eigentlich hast du jeder Mensch. Auch so. Den Traum, irgendwann vielleicht mal Kinder zu haben, Familie? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit 35 oder 30. Mhm. Dann, Timor, du hast jetzt noch die super Chance, du bist noch verdammt jung, ne? Du hast jetzt noch die super Chance, den Grundstein dafür zu legen. Nämlich jetzt anzufangen, aus deinem Leben was zu machen. Du hast schon ziemlich viel Scheiße gebaut. Höre ich so ein bisschen raus, ne? Nicht ganz so viel. Das ist eigentlich noch. Ich kenne Leute, die mehrere. Natürlich, klar. Aber bisher ist eigentlich schief gelaufen. Durch deine Schuld, aber auch nicht durch deine Schuld, auch durch die Umstände. Egal, reden wir jetzt nicht weiter drüber. Jetzt zieh mal diese eine Woche durch. Und dann überleg dir mit irgendjemandem zusammen, vielleicht mit einem Berater, einem Erziehungsberater oder irgendjemandem, da kann ich dich vielleicht noch mit meiner Psychologin verbinden, dass die dir vielleicht noch ein paar Tipps gibt, an wen du dich dann wenden könntest. wie du dein Leben aufbaust und dass du dann irgendwie zu Potte kommst, dass du eine Lehre machst. Lehre ist wichtig, Timur. Auf jeden Fall. Das sagen wir auch, mein Vater sagt mir das, aber der ist auch irgendwie gerade nicht so der Beste. So, meine Mutter ist schon halt 13 gestorben, so, und deshalb bin ich auch ins Kinderheim gekommen. Mhm. Und irgendwie, das war auch, eigentlich habe ich mich auch gut entwickelt im Kinderheim, so, aber dann irgendwann hat mich das alles so runtergezogen, die ganzen Sachen, so Pubertät und so und Scheiße. Und ich will, wenn, ich hoffe, dass es uns dann hier noch gibt, ich möchte gerne in 3 Jahren mit dir nochmal telefonieren. Ja, okay, und dann möchte ich, dass du deinen Gesellenbrief in der Tasche hast. Ja, den zeige ich dir, ich pack's dir rüber. Ganz genau, ganz genau. Also Timur, die Woche geht rum, so schlimm wird's nicht werden, gefoltert wirst du nicht gerade werden, Daumenschrauben und so haben wir ja nicht mehr. Nee. Um 5 Uhr geht's los, sagst du. Jetzt leg mal auf, dann wirst du von meiner Psychologin, der Annette, nochmal angerufen, wegen Beratung, Betreuung nach der Zeit, an wen du dich da wenden könntest, um dir mal so ein bisschen da auf die Strecke, auf die Gleise zu helfen. Ja, super Sendung, soll ich noch sagen. Toi, toi, toi. Und hau rein, ne? Mach ich. Tschüss, Timo. Tschüss. Jetzt ist der Stefan dran. Stefan ist 22. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Ja, ich habe da ein etwas größeres Problem. Mein Bruder ist 17. Und ist auf gut Deutsch gesagt ein Krimineller. Mhm. Also der stiehlt so Mopeds und alles sowas. Und auch, wie schon eben genannt, so Zigarettenautomaten, Kaugummiautomaten. Und das Sarkastische ist eigentlich, ich bin Jurastudent. Mhm. Und ja, der erzählt mir immer dauernd alles. Und ich habe ihm auch schon offen erklärt, dass ich das nicht hören will. Mhm. Und dass ich auch nicht will, dass er irgendwie da abends losgeht und mit seinen Leuten da. Also er hängt so richtig in so einer kriminellen Szene. Ja, richtig. Organisiert. Er hat Dreck am Stecken. Ja, yep, auf gut Deutsch gesagt. Was gibt es auch, also über Sachbeschädigung, sage ich jetzt mal, gibt es auch Personensachen, dass er, werden ja, Leute, also, Leute überfallen? Von, nee, Leute überfallen, sowas habe ich noch nicht gehört. Es beschränkt sich meist auf Sachbeschädigung. So von den umliegenden Dörfern so in die Geschäfte rein. Arbeitet er überhaupt? Arbeitet er was? Ja, er arbeitet gar nicht, er geht noch zur Schule. Er geht noch zur Schule. Er ist einmal sitzen geblieben und macht sich jetzt seine 10. Klasse. Mhm. Wie ist denn an sich dein Verhältnis zu ihm? Ja, eigentlich relativ freundschaftlich, bis halt eben auf die eine Sache. Wenn ich immer wieder mal, er erzählt mir nicht jeden Tag davon, was er macht. Also nur ab und zu mal, wenn nur ziemlich krumme Dinger gelaufen ist, er ist schon einmal erwischt worden, als er Motorräder geklaut hat, dann ist er auch schon zu 30 Arbeitsstunden verknackt worden. Kannst du ihn denn nicht, weil du bist ja in der ähnlichen Situation, wie ich es hier oft bin, so wie ich es vielleicht gerade Timur gegenüber auch war, kannst du ihn denn nicht, vor allem wenn man auch ein Verhältnis Bruder hat, dann ist das ja noch intimer und man hat auch mehr Zeit miteinander, euer gutes Verhältnis, was ihr habt, als Grundlage nehmen, um ihn so richtig zu packen und ihm klarzumachen, dass er sich systematisch sein Leben versaut. Das habe ich aber schon oft genug probiert. Ja, da hast du es vielleicht noch nicht genug ja, probiert. Aber er lässt sich da einfach nicht reinreden. Also. Ja gut, es gibt irgendwann die Grenze, wo du sagst, na gut, dann kann ich auch nichts mehr machen. Aber ich glaube, dass man diese Grenze immer noch weiter ausdehnen kann, indem man noch radikaler wird, dass du weißt, was das bedeutet. Du kannst es ermessen, wenn er irgendwann erwischt wird, was das wiederum für eine Folgeursache, für Folgewirkung für sein Leben hat. Ja klar, er ist ja momentan noch 17. Ja, also natürlich, ja. Wenn er aber 18 ist, dann kann ich absolut gar nichts mehr machen. Das Besondere war eines Abends, ich bin eingeschlafen und er kam zu mir abends rein, ich hab's gar nicht gemerkt und dann steht er auf immer vor meinem Bett und selber nachher. In dem Moment weißt du gar nicht, was du machen sollst. Du kannst dem nur, das ist die einzige Chance, Stefan, dem richtig massiv, aber noch massiver ins Gewissen reden. Und vielleicht, wenn es überhaupt nichts mehr nutzt, einfach damit drohen, den Kontakt abzubrechen, wenn sich da überhaupt gar nichts bewegt. Offensichtlich bist du für ihn ja auch wichtig. Ja klar, er kommt ja immer zu mir, das ist schon klar. Was soll ich da noch versuchen? Also es ist so, ich rede mit ihm stundenlang manchmal darüber und in dem Moment sieht er auch Einsichten, da macht er es plötzlich immer wieder. Ich kann da, selbst meine Freundin, die hat ja auch schon davon erfahren und ist da auch relativ verschwiegen, was ich hoch anrechne. Und die hat auch schon mit ihm geredet und da ging dasselbe Thema los und wir haben stundenlange Streits gehabt. Ich wohne ja eine Etage tiefer im Keller und er lässt sich da einfach nicht reinreden. Dann schmeiß ihn irgendwann raus. Ja, irgendwann werde ich es wahrscheinlich tun. Ja, damit er vielleicht kapiert, wie ernst das Ganze ist. Vielleicht nimmt er das alles noch zu sehr auf die leichte Schulter. Ich meine, den eigenen Bruder anzeigen ist natürlich so eine Sache. Ne? Nee, das würde nie machen. Würde ich auch nicht machen. Also, würde ich auch nicht machen. Komm, was wollt, das würde ich nie machen. Ja, gut. Ich hatte auch meine wilden Zeiten, sag mal so. Also ich glaube nicht, dass ich als Beispiel gewirkt habe, aber ich habe auch... Nutze die Vertrauensbasis, die da noch da ist zwischen euch beiden. Und nimm dir den Kleinen so zur Brust, dass der gar nicht mehr weiß, ob er noch Männchen oder Weibchen ist. Vielleicht bist du auch viel zu nett zu denen, kann ja sein. Ja, ich. Das liegt sicher. Viel zu weiches Herz, das glaube ich auch. Stefan, ein bisschen radikaler, glaube ich, ist in dem Fall gut. Mach mal. Gut. Alles Gute. Okay. Viel Erfolg. Ciao. Tschüss. Jörg, 23. Hallo Jörg. Hallo Domian. Ja. Ja, folgendes. Ich rufe an aufgrund der Sendung letzte Woche, die du hattest. Machos. Du suchtest einen Schwulen, der Machos verführt. Ich suchte einen Schwulen, vielleicht eine Tunte, die auf schwule Männer, auf schwule Machos steht, ja. Oder auf Hetero-Machos. Bist du so einer? Ich bin nicht schwul. Ich würde mich also allenfalls als bi bezeichnen. Ja. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, mit einem Mann eine Beziehung zu haben, aber Sex. Sex, ja. Wenn ich solo bin, das ist halt Grundvoraussetzung, also keine Freundin habe, dann mache ich das selten zwar, aber ich fahre dann ab und zu halt in irgendwelche Läden, bevorzugt diese Dancefloor-Schuppen, diese Hausläden, diese etwas größeren, und quatsch halt irgendwelche Jungs an, die mir halt gefallen. Mhm. Und wie müssen diese Jungs aussehen? Die müssen sehr männlich aussehen, sehr mackerhaft. Nee, ich stehe auf diesen Tom Cruise-Typ, also am besten ein bisschen kleiner als ich. Mhm. Auf jeden Fall glatt rasiertes Gesicht, also ich hasse Bart, kurze Haare und halt schönen kleinen Po oder so. Schönen kleinen Po. Also, das verstehe ich jetzt nicht genau. Würdest du dich dann selbst als Macker und Schwulen bezeichnen, schwulen Macker bezeichnen? Nee, ich würde mich als jemanden bezeichnen, der halt heterosexuelle Jungs verführt. Ach, der heterosexuelle. Ach, das sind dann heterosexuelle Jungs? Ja, sicher. Wie machst du das? Erzähl es uns. Ich quatsche die an mit irgendwas Unverfänglichem. Also was immer ganz gut funktioniert, habe ich festgestellt, ist gerade so in der Szene die Leute halt auf Klamotten anzusprechen. Mhm. Also halt irgendwie. Hast du aber einen schönen Pullover heute an? Ja, genau. Wo hast denn das geile T-Shirt her? Das will ich auch haben. Das ist cool und sowas. Und das ist halt irgendwie, fängt man an zu labern. Ja gut, das ist der erste Schritt. Aber irgendwann geht's dann ans Eingemachte. Und dann kriegst du dann nicht eine in die Schnauze von den Jungs? Nee. Also ich meine, klar, es gibt natürlich welche irgendwie, also ich gehe da ja ziemlich hin und erzähle denen, dass ich eine Hete bin oder so. Ich gehe halt ganz stumpf hin und erzähle denen, wenn dann irgendwie der Punkt im Gespräch gekommen ist, erzähle denen halt, dass ich doch schwul bin und dass ich die halt süß finde und so. Und wie, und dann gehen die nicht auf Distanz? Ja klar, manche sicher, also es funktioniert, in der Regel funktioniert es nicht, aber es kommt halt mal vor, ne? Ja, das sind dann aber wiederum auch Jungs, wo ich sagen würde, die halt auch so einen gewissen bisexuellen Anteil haben, ne? Ja, die sich aber auch nicht eingestehen. Die sich nicht eingestehen und die sich dann ab und zu mal auf so ein Abenteuer einlassen. Ja gut, also einen bisexuellen Anteil haben wahrscheinlich wesentlich mehr Leute, als man denkt. Mit Sicherheit, ja. Mhm. Wie ist denn so deine Erfolgsquote? Einer von zehn. Also einer von zehn, ne? Von zehn. Also ist das dann aber schon eine mühselige Baggerei, ne? Ist es bei Frauen auch, glaube ich, oder nicht? Ja, aber du hättest es vielleicht doch viel einfacher, wenn du direkt in einen Schwulenladen gehen würdest und Schwule ansprechen würdest. Ist, glaube ich, nicht ganz mein Ding. Warum nicht? Aber du gehst, Mann ist Mann und Schwanz ist Schwanz. Hinterher sind alle nackt im Bett. Und dann? Ja klar, aber es ist schon der Reiz dabei, die zu verführen und also, irgendwie was Neues zu zeigen. du möchtest der Erste sein. Es ist wahrscheinlich genau dasselbe, als wenn alle Männer wollen irgendwann mal eine Jungfrau haben oder so. Es könnte auch sein, vielleicht, dass du Angst hast vor der Erfahrung eines Schwulen, dass du gar nicht damit richtig zurande kommst. Mein erstes Mal war halt mit einem Schwulen, der mich halt verführt hat. Also im Prinzip umgekehrt. Mhm. Welcher mittlerweile übrigens mit einer meiner besten Freunde ist. Also. Ah ja. Aber ich kannte ihn halt schon vorher, also erst hat sich eine Freundschaft entwickelt und der hat mich dann halt irgendwann gefragt, ob ich mich davor ekel und dann, keine Ahnung. Also wenn du dann erfolgreich gewesen bist bei einem fast heterosexuellen jungen Mann, wie läuft das denn ab? Ist das so eine One-Night-Geschichte? Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit einem Mann eine Beziehung zu haben. Hast du denn überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit denen? Oder rufst du die auch nur mal irgendwann an, wenn du scharf bist auf einen Mann und denkst, euch klingel mal an, vielleicht kann ich vorbeifahren? Also ich habe schon mit manchen noch mal telefoniert, aber so richtig Kontakt nicht, ne. Mhm. Also man geht ja morgens mal frühstücken oder so, wenn es sich dann ergibt und wenn es geht. Das machst du dann doch ja, schon. Ja, klar, oder? Sicher, ich hau nicht irgendwann nachts ab. Oder? Was ist das für ein Sex, den du mit den Jungs hast? Ist das richtig schwuler Sex, also mit Analverkehr und allem drum und dran? Oder eher ein bisschen zurückhaltender? Wenn sie es mitmachen mit Analverkehr, klar, aber ich meine, toll, das ist für sie das erste Mal. Ne? Mhm. Ja, hast du Berührungsängste in Sachen schwuler Sexualität? Gibt es Sachen, die du selbst nicht machst bei einem Mann? Also ich war mit, ich bin da, glaube ich, sehr, sehr konservativ. Also bist du eher der Aktive? Ja. Also du willst dann, wenn willst du... Ich übernehme männliche Position, ja. du übernimmst die männliche Position. Das heißt, Oralverkehr bei einem Mann kommt bei dir auch nicht so dann vor. Also dass du das, aktiv. Das schon, ja. Das schon, ja. Aber ich merke, das ist dir nicht so ganz angenehm, darüber zu reden. Es ist schwierig zu erklären am Telefon. Ja, ist klar. Müssen wir auch nicht so ausführen. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute zuhören. Ja, ist klar, ist okay. Müssen wir auch nicht machen. Wann war dein letzter Erfolg? Vor knapp 2 Monaten. Du solltest vielleicht zum CSD kommen, nach Köln. Was ich gerade gesagt habe, am 4. Juli. Aber du willst ja, nein, komm nicht, du willst ja gar keinen Schwulen haben. Du, also ich habe überlegt, ob ich hinfahre, aber ich muss arbeiten. Ah ja. Das Wochenende, ich bin Zivi. Ja, dann geht das leider nicht. Nee. Also, lieber Jörg, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, doch irgendwann dich in einen jungen Mann richtig oder einen Mann richtig zu verknallen und mit dem mal eine Weile zusammen zu sein. Ist mir das jetzt noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wenn es kommt, dann kommt's. Ne? Man verliebt sich ja immer irgendwie im Menschen und nicht in einer Person. Ich wollte gerade sagen, eigentlich finde ich ja schon komisch, wenn du richtig ausgiebige Sexualität mit einem Mann haben kannst, müsste es doch auch möglich sein, dass du dich mal in einen, wenn es ein ganz toller Typ ist, dass du dich in einen auch richtig verliebst, dass es dein Freund wird. Also ich habe mich schon öfters mal in irgendwelche Frauen verliebt und sowas habe ich beim Mann noch nicht gehabt, das Gefühl halt. Dieses ist auch ganz geheim, das weiß sonst keiner in deinem Umfeld, dass du das machst. Zwei, drei gute Freunde. Zwei gute Freunde, oder? Aber sonst nicht. Sonst bist du die Hete eben, wie du gerade sagtest. Ja, klar. Wir müssen das nur übersetzen für den Rest der Welt, das heißt heterosexuell. Das heißt im Prinzip stinknormal, ne? Ja, klar, also... Nicht stinklangweilig, aber stinknormal. Meine Eltern würden mich killen. Ja, das glaube ich, ja. Ja. Lieber Jörg. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich wünsche einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt ist Christina da. Und Christina ist 27 Jahre alt. Hallo Christina. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Es geht eigentlich um meine Mutter. Ja. Und zwar Eltern speziell. Es ist eigentlich so, wir haben ein Haus. Wir wohnen auch hier drin. Und meine Mutter geht mir eigentlich tierisch auf den Keks. Sie behandelt mich wie ein kleines Mädchen. Und zwar kommt sie gerne gucken, einfach so rein natürlich auch. In dein Zimmer? Ja, jetzt nicht in mein Zimmer, in unser Haus. Wie gesagt, ich wohne mit meinem Freund zusammen. Mhm. Wir sind seit über 4 Jahren zusammen, wohnen auch, wie gesagt, zusammen. Mhm. Und kommt also reingeschnallt, guckt dann eben halt, was ihr so gefällt und was nicht. Dann zum Beispiel, ob aufgeräumt ist, guckt in den Wäscheschrank, liegt das auch alles ordentlich, ist das Geschirr geputzt oder gewaschen vielmehr, Wohnung aufgeräumt und so weiter und so fort. Und das geht mir eigentlich ganz tierisch auf die Nerven. Ja, kann ich gut verstehen. Du bist 27 Jahre alt. Ja. Und warum lässt es dir gefallen? Ja, ich will ja nicht wehtun. Doch, tu ihr weh. Doch, natürlich. Gnadenlos. Ich kann dir das nicht so drastisch antun. Doch, musst du ihr antun. Musst du ihr antun. Dann kapiert ihr das erst. Ja, also sie reagiert da wahrscheinlich ganz, ganz, ganz böse drauf. Dann soll sie erstmal ganz böse reagieren. Dann wird sie erstmal eine Weile böse sein, sie wird sich vielleicht auch zurückziehen und aggressiv sein, ihre Wunden lecken, aber die kommt schon wieder. Wer rausgeht, kommt auch wieder rein. Oh, das ist nicht so einfach. Also mein Vater steht da immer dazwischen und von ihm muss ich mir das dann auch immer noch anhören, wenn ich ihr also schon mal so ein oder zwei Worte sage, wenn mir dann der Kragen platzt. Mhm. Dann kann das schon mal passieren, dann sage ich ihr mal was, aber sie reagiert dann, wie gesagt, sehr böse darauf. Was heißt denn böse? Wie, in welcher Art? Ja, unterschiedlich. Also sie schreit dann sehr laut, wird also sehr aggressiv. Es kann auch schon mal sein, dass ihr dann mal die Hand ausrutscht. Wie? Ist also auch schon mal passiert. Dass sie dich als 27-jährige Frau noch schlägt? Ja, das letzte Mal war es, wo ich 23 war. Also Christina, dann bist du aber, auch nicht zu bedauern, sage ich dir. Wirklich, wenn du das mit ihr machen lässt, schmeiß... Ich sage es jetzt mal sehr provokant. Schmeiß die Alte raus, wenn die so drauf ist. Also, das ist doch keine Sache des gegenseitigen Respektes. Ja, aber du musst ihr einfach angewiesen, das ist es. Was? Ich bin ja auch irgendwo angewiesen auf sie. Inwiefern? Ja, insofern, ich habe Tiere, sie füttert sie, sie lässt sie raus. Wir haben, wie gesagt, ein Haus von ihr im Prinzip, was heißt von ihr, von meinen Eltern bezahlt bekommen eigentlich. Und zur Verfügung gestellt worden, leider genau gegenüber meiner Eltern. Christine, dann musst du das so organisieren oder in der letzten Konsequenz vielleicht sogar aus dem Haus ziehen, dass du eben nicht mehr abhängig bist von ihr. Das klingt wirklich so, als wärst du da in so einer Zwickmühle und könntest da gar nicht raus. Du tust dir oder ihr tut euch da überhaupt nichts Gutes an, wenn du das mitmachst. Das kann ja, das wird ja dann noch ewig so weitergehen. Der Frau müssen die Grenzen aufgezeigt werden. Und du musst für dein Leben dann auch Konsequenzen ziehen, dass du dich aus einer Abhängigkeit herausbegibst. Ja, sie kann mich nicht loslassen, das ist richtig. Und da geht natürlich meinem Freund dann auch tierisch auf den Nerven, das ist klar. Jetzt müssen wir Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Christine, du hast meine Meinung erfahren und gehört. Gut, alles Gute, viel Glück, tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben in der Technik, Simone Eibel. Thema morgen, der Tag X. Welcher Tag hat euer Leben radikal verändert? 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Bye bye, ciao.